Freundschaft und Rat. Wird der feige Sicht verleugnet, schweif am Blick zum Morgenrot. Ich frage dich, wo sind's die hin? Sind Germanien selten alle tot? Den letzten Funken Hoffnung habe ich noch nicht erkannt, yeah.

Der Zerweich

Brillanten. Yeah. dem Odelium ziehen. Vorzeichen einer düsteren Zeit, erneut stehen Leben auf dem Spiel. Südafrika, einst Land der Träume, wo man Chaos nun vermehrt. Das Kap der guten Hoffnung, sich schnell ins Gegenteil verkehrt. Halte aus! Halte aus! Südafrika! Das Land des Reichtums, einst den Boden hatten dessen. Macht man ganz unverhohlen ein schlechtes Gewissen. Das saure Wort Enteignung rufen die Macheten Demokraten. Doch reiche Erde gab es nie umsonst, sie bedarf Blut, Schweiß und Spaten. Halte aus! Halte aus! Südafrika! Oh, halte aus, Südafrika! Ein stolzes Burenland, all deinen alten Glanz. Stecken sie in Brand, ist der Widerstand schon tot? Wo sind die wehrhaften Erben? Dein Volk hofft auf Erlösung, Orion darf nicht sterben. Wo bleibt der laute Aufschrei der westlichen Heuchlerstaaten? Durch sie wird doch der Bure aufs Schändlichste verraten. Vermorde, Vergewaltigung, was man vernimmt, ist nichts als Stille. Die Lösung wäre Intervention, doch es fehlt Europas Wille. Halte aus! Halte aus! Südafrika! Was der weiße Herbst vertrieben, kann ich ihr Klagen schon vernehmen. Der Ruf nach mehr Entwicklungshilfe gleicht dem Rufen von Sirenen. Weil die Millionen sind verschwendet, das Geld kann man getrost verbrennen. Und jeder Gutmensch, der da helfen will, wird um sein Leben rennen. Halte aus! Halte aus! Südafrika! Oh, halte aus, Südafrika! Ein stolzes Burenland, all deinen alten Glanz. Stecken sie in Brand, ist der Widerstand schon tot? Wo sind die wehrhaften Erben? Dein Volk hofft auf Erlösung, Orion darf nicht sterben. Our land, that's why they want to scare us, so that we have to move. It's no ways that I will wait for you. If I want to steal something here, I will not wait for you. What happens here is they will break into the house, wait for the people, shoot the man, and then rape the woman. Aber eins, das ist gewiss, es werden bessere Tage kommen. Die Kleptokraten sind Geschichte, hab und gut zurückgewonnen. Trotz und mehr. Also wenn Sie mal erleben wollen, wie das ist, wenn wir uns abfeiern. Ja, ich bin mal die Wissenschaftler. Es gibt so eine Wissenschaft und so eine Wissenschaft. Kannst du nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt? Ganz erzählen, Nazis, Regens, Nazis, verpisst euch. Und da muss ich mich dann doch ein bisschen wundern, dass jetzt so was Schlaues und Sachdienliches kommt. Es geht um die Demokratie, auch in Demokratie, die haben im Osten nicht ganz so ausgeprägt ist wie in den alten Bundesländern. Ich werde es Ihnen nicht ersparen. Ich bin deutlich schlechter in der Schule geworden, sagen wir es so, von der Einrichtung. Das wird nicht auf. Aber ich nehme es irgendwie nicht auf, weil ich mache es nicht das Richtige. Ich weiß nicht, wie kann man da jetzt etwas gegen haben. Aber wir müssen akzeptieren, dass die Zahl der Straftaten bei Jugendlichen und Kranken besonders hoch ist. Die Rechtspopulisten, die Nationalisten. Wenn es so ausschaut, dass da eine Ausbildung haben wir die Angst gefangen. Die Xenophoben, die Fremdenfeindlichen, wir sind Journalisten. Der Straßenverkehr an den Ampeln, dort wird gesagt von einem Mann, dass es gehen soll oder dass stehen bleibt. Unter der Brücke los oder die Brücke bauen. Ja, wo wir in Schatten springen müssen, das muss man mal sehen. Wir schaffen das in Deutschland. Wir schaffen das. Wir kommen ja ganz gut mit zurecht. Wir schaffen das. So kann man nicht. Muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist. Da beider Innes. Da rückgängig gemacht werden muss. Es war immer ein Herzensanliegen der Union. Die Autoindustrie ist dann ein glaubwürdiger Akteur der Verkehrswende, wenn sie sich wirklich klar gegen das Auto positionieren. Ist ja nicht so, dass die Regierungen nicht mit dem Volk verbunden werden.